Letzter Aufruf für Lufthansa Flug 400 nach New York. Letzter Aufruf für Lufthansa Flug 400 nach New York. Last call for Lufthansa Flight 400 to New York. Last call for Lufthansa Flight 400 to New York. Mit der vollbesetzten Boeing 707, die da soeben auf dem Frankfurter Flughafen von der Piste abgehoben hat, fliegen 134 Passagiere ohne Zwischenlandung nach New York. Schon nach 8 Stunden und 45 Minuten werden sie das scheinbar unendliche Meer des Atlantiks überquert haben. Kolumbus, der Entdecker Amerikas, brauchte mit seinen Schiffen für diese Reise noch 70 Tage. Das war der Autolärm einer heutigen Großstadt, Hamburg. Zurzeit sind hier 589.768 Kraftfahrzeuge angemeldet. Mit anderen Worten, etwa jeder dritte Hamburger fährt ein Auto. Und das, obwohl die Verbrennungsmaschine, mit der diese Wagen bewegt werden, die ein gewisser Herr Otto erfand und deren erstes funktionierendes Exemplar von einem Herrn Daimler im Jahre 1883 gebaut wurde, heute noch nicht viel älter als ein einziges volles Menschenleben ist. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wieder mal ist auf Kap Kennedy eine bemannte Apollo-Weltraumrakete mit flammendem Feuerstrahl zur Fahrt ins All gestartet. Seit der Russe Juri Gagarin am 12. April 1961 als erster Erdenmensch aus der Erdatmosphäre hinausgeschossen wurde, um unseren Planeten zu umkreisen, sind inzwischen über 100 Menschen, losgelöst von der Erdanziehung, durch die uns bisher unbekannte Welt der Sterne geflogen. Was also wird in 100 Jahren sein? In 1000 Jahren? Und die Welt, das Weltall, ist eine Ewigkeit alt. Was also spricht dagegen, dass eine derartig fantastische technische Entwicklung durch Menschenwesen nicht eine Ewigkeit vor unserer Erdentechnik auf einem anderen Stern, der heute längst verglüht ist, ebenso vor sich gegangen sein mag? Die Zeichen und Beweise dafür sind umstritten. Aber undenkbar ist es nicht, dass vor Abertausenden von Jahren fremde Raumfahrzeuge silbernen Feuervögeln gleich vom Himmel auf die Erde stürzten, so dass unsere tierhaften Urahnen sie für das Erscheinen ihrer Götter, der Götter aus dem All, hielten. Es waren keine Götter, die da vom Planeten Delos aus dem Nebel des Sternbildes Sagittarius auf der Erde gelandet waren. Es waren Menschenwesen wie wir heute, in ihren Taten angetrieben von Idealen und gutem Willen, aber auch von Hass und Machthunger. Unsere Geschichte wird es zeigen. Die Kommandantin des ersten von Delos ausgesandten Raumschiffes, Ais mit Namen, ist nach der Landung in den Anden durch Verrat und Vulkanausbrüche an der Durchführung ihres Auftrages gescheitert. Jetzt ist sie mit ihrem wissenschaftlichen Berater Sun unterwegs zu einer ihnen von Delos nachgesandten Raumkapsel. Der zur Hilfe gekommene Aerogleiter dieser zweiten Expedition, der Ais und Sun aus dem Landegebiet der Anden gerettet hat, wird vom Piloten Enes gesteuert. Hallo Enes. Ich höre Ais. Wo befindet sich die Station, zu der du uns fliegst? Ich bin auf Ostkurs. Unser Schiff ist auf einem Kontinent gelandet, der östlich eurer zerstörten Operationsbasis liegt. Dieser Kontinent hatte damals noch keinen Namen. Und heute ist die riesenhafte, sagenumwobene Insel wieder in den Fluten versunken. Als goldschimmernde Götterburg im smaragdgrünen Meer ist die verschwundene, rätselhafte Insel bis auf den heutigen Tag aber gegenwärtig geblieben. Und ihr Name steht für alle wunderhaften Rätsel unserer Erde. Atlantis. Hallo, Aes. Ich höre. Der Kontinent kommt jetzt in Sicht. Unser Lager befindet sich im Landesinneren. Ist es noch weit, Enes? Nein. Habe bereits den Leitstrahl der Station aufgenommen. Schalte jetzt Landeautomatik ein. Achtung, Aes, Sun. Wir landen. Ich öffne die Kabinenverschlüsse. Achtung. Hübsche Gegend, nicht wahr? Besonders für einen Biologen wie dich, Sun, was? Das kann man wohl sagen. Tropischer Urwald. Herrliche Aussichten für unseren Auftrag. In dem wild- und häuserhoch wuchernden Dschungel sahen die drei auf einer Lichtung die Basispavillons der zweiten Delos-Expedition vor sich. Suns Enttäuschung konnte Ice jedoch nicht mutlos machen. Ich werde die Mission durchführen, Sun. Du weißt so gut wie ich, unser Heimatstern Delos ist vom Untergang bedroht. Und der Gebieter über Delos, das große Gehirn, hat uns ausgesandt, neuen Lebensraum zu finden. Und falls wir auf Wesen treffen, die vernunftbegabt sind... In dieser Wildnis? Daraus Wesen zu erschaffen nach unserem Ebenbild. Und du, Sun, hast die Wissenschaft dazu. Das ist und bleibt unsere Aufgabe hier auf dem blauen Planeten. Mich brauchst du nicht zu mahnen, Ice. Auf mich kannst du zählen. Immer. Danke, Sun. Das Lager erscheint mir wie ausgestorben, Enes. Nicht ein einziger Mann ist zu sehen. Ja, ja. Kommt, ich führe euch zum Hauptgebäude. Lass mich nur noch die Kabinenluken schließen. In gespannter Erwartung gingen sie schweigend auf das Lager zu. Enes führte Ice und Sun zu dem größten Pavillon in der Mitte der Station. Im Eingang hob eine abgemagerte Gestalt Matt den Arm. Ich bin froh, dass ihr da seid. Sei gegrüßt. Ich hoffe nur, wir kommen nicht zu spät. Sind alle so krank wie dieser Mann, Enes? Als ich zu euch startete, ging es einigen sogar noch viel schlechter. Kommt, ich führe euch durch die Unterkünfte. Was Ice und Sun bereits im ersten Pavillon erwartet, ist erschreckend. Drückende Luft schlägt ihnen entgegen. Schwach und hilflos liegen die Männer auf den Schlafstellen. Ice fällt es nicht leicht, Worte der Begrüßung zu finden. Männer, mein Name ist Ice. Ihr wisst, Berut, euer Kommandant, ist zu mir, zu dem Raumschiff, das ich befehligte, gekommen. Euer Berut war krank, er ist bei uns gestorben. Und unsere Bodenstation ist vernichtet. Nun bin ich euer neuer Kommandant. Sun hier ist mein wissenschaftlicher Berater und Stellvertreter. Wir werden alles tun, um euch zu helfen. Ice? Ja, Sun? Die Symptome der Krankheit sind völlig klar. Sauerstoffmangel. Aber hier gibt es doch mehr Sauerstoff als auf Delos. Enes? Ja, gehen wir doch weiter. Ich zeige euch was. Hier. Was ist das? Ein Versorgungsbehälter für die Expedition. Das Präparat in diesem Behälter soll, regelmäßig eingenommen, unseren Organismus auf die Atmosphäre des blauen Planeten einstellen. Einen Augenblick. Sun entnahm dem Behälter mit einem Reagenzglas eine Probe. Nach kurzer Prüfung runzelte er seine hohe Stirn. Das Mittel scheint mir zu stark konzentriert, das ist ziemlich sicher. Ich müsste es natürlich im Labor untersuchen, um Endgültiges sagen zu können. Mir genügt schon die oberflächliche Prüfung. Und warum wurdest du nicht krank, Enes? Als der Behälter ankam, war ich unterwegs in den Inselwäldern. Bei meiner Rückkehr fand ich alle krank. Die Männer sind gezielt vergiftet worden. Bist du der Verräter, Enes? Auch der für das Präparat Verantwortliche ist nicht krank. Ebenso wenig wie seine Helfer. Wer ist das, der Verantwortliche? Der Mann heißt Satam. Er leitet das chemische Labor. Ich will ihn sprechen, diesen Satam. Führ mich zu ihm. Um diese Zeit müsste er eigentlich nebenan in den Laborräumen sein. Mal sehen, ich öffne euch die Tür. Ja. Bei seinen Helfern dort, hinten rechts, der hagere Mann mit der kahlen Stirn und dem rostbraunen Haarkamm. Das ist Satam. Ich grüße euch. Willkommen, schöne Frau. Welche Ehre. Ich habe schon gehört, dass ihr da seid. Oh, dann weißt du wohl auch schon, Satam, dass Berut tot ist. Allerdings. Also kann ich mir sparen, mich als euer neuer Kommandant vorzustellen. Wenn schon, dann Kommandantin, Ice. Wir haben einige Fragen. Bitte, Sun. Ich möchte den Stoff analysieren, den du für die Mannschaften hergestellt hast. Warum? Weil ich fürchte, dass das Mittel die Männer umbringt. Heda, ihr beiden! Ja, Schafft mir den Glasballon aus dem Behälter für die Sauerstoffangleichung hierher. Sofort. Hattet ihr einen angenehmen Flug nach eurem Missgeschick in den Anden, hohe Frau? Die Erfahrungen, die wir gemacht haben... Achtung, ihr beiden! Vorsichtig mit dem Ding! Sehr vorsichtig! Verdammt, ich habe kaum Vorsicht gerufen! Da stolpern diese Teufel auch schon über ihre eigenen Beine! Sie scheinen deine Sprache sehr gut zu verstehen. Das verstehe ich nicht. Entschuldige, Zahn, ich werde sofort aus dem Nachschubvorräten eine neue Lösung ansetzen und dir dann eine Analysenprobe schicken. Und die wird einwandfrei sein. Wir sprechen uns später noch, Satam. Ich möchte erstmal die Besichtigung des Lagers fortsetzen, Zahn. Ja. Geh voraus, Enis. Kaum waren die drei auf dem Wege zum nächsten Pavillon im Freien und allein, blieb Ais stehen und sah San an. Was hältst du von ihm, San? Er hat die Krankheit ausgelöst und macht sich über uns lustig. Davon bin ich auch überzeugt, Ais. Ich stehe zu euch. Wir werden ihm das Handwerk legen. Noch haben wir keine Beweise. Wir müssen warten, Enis. Wie versprochen hatte Satam schon am gleichen Tag das Sauerstoffpräparat neu angesetzt, und San hatte es eingehend auf die richtige Konzentration geprüft. Und bereits wenige Tage später, nachdem die Mannschaften mit dem neuen Angleichungsmittel regelmäßig versorgt worden waren, hatte sich der Gesundheitszustand der Männer auffallend schnell gebessert. Ais lässt deshalb Satam zu sich kommen. Du hast mich zu dir gebeten, Ais. Nicht gebeten, ich habe dich rufen lassen, Satam. Ah, ja. Die Mannschaften sind wieder voll einsatzbereit, Satam. Wir können also unsere Mission fortsetzen. Lass sofort alle Männer im Laboratorium zusammenkommen. San wird ihnen erklären, um was es geht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das war kein Wunsch, das war ein Befehl. Gut, einverstanden. Aber gestatte mir trotzdem zu sagen, Ais, dass ich dich bewundere. Dein Befehl wird sofort ausgeführt. Kurz darauf ist die gesamte Lagerbesatzung im Labor versammelt. San tritt vor die Mannschaft hin und Ais, Satam und Enes stellen sich hinter ihn. Aber kaum hat San mit seinem Vortrag begonnen, löst sich Satam aus der Vorstandsgruppe und plaudert, Sans Rede uninteressiert missachtend, leise mit seinen Gehilfen. Doch San lässt sich nicht beirren. Ihr wisst, Männer, dass wir dazu auserwählt wurden, auf fremden Sternen für das Fortbestehen unserer Kultur nach geeigneten Bedingungen zu suchen. Und dass wir, sollten wir bei dieser Suche auf Lebewesen stoßen, die vernunftbegabt sind, dass wir diese mit Hilfe unserer Wissenschaft und unserer Labortechnik beschleunigt zu Wesen unserer Art entwickeln. Denn nur so können wir das Weiterleben in neuen Lebensräumen für uns möglich machen. Deshalb werden wir also zunächst mit Kommandotrupps die Umgebung des Lagers durchstreifen, um sogenannte Primaten, eingeborene Menschenwesen, aufzuspüren. Interessant! Ich bin unter dem Kommando von Ais zur wissenschaftlichen Leitung dieser Versuche berufen. Und da uns ein gut ausgerüstetes Labor zur Verfügung steht, habe ich mich entschlossen... Das Labor unserer Expedition! Missfällt dir unser Vorhaben, Satam? Oh nein, ich finde das Projekt ausgezeichnet und ich werde San helfen, wo ich nur kann. Schon am nächsten Tag durchsuchen Kommandotrupps die dschungeltropische Landschaft erfolgreich nach Primaten. Die aufgetriebenen und gefangenen Eingeborenen werden in die Operationsbasis geschafft, wo sie von San im Labor sofort biologisch und physiologisch untersucht werden. San hat Ais zu sich gebeten, um ihr die ersten ausgewerteten Daten zu erklären. Doch kaum hat er damit begonnen, wird von Enes die Tür zum Labor aufgestoßen. Deine Männer sind verschwunden. Ich habe geahnt, dass er irgendwas im Schilde führt. Verschwunden? Sehen wir doch erstmal in seiner Unterkunft nach. Sie finden Satams Unterkunft völlig leer vor. Ausgeräumt. Aber er kann doch nicht alles mitgenommen haben. Bei der Untersuchung der ausgeräumten Unterkunft entdeckt Enes einen verborgenen Infraschalter und betätigt ihn. Die Wandverkleidung an der gegenüberliegenden Längsseite öffnet sich, gleitet auseinander. Oh. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Die durch den Infraschalter geöffnete Wand gibt dreidimensionale Fotogrammbilder frei. Bilder von grauenhaften, widernatürlichen Wesen. Tiermenschen mit Hackschnäbeln, Greifkrallen und Vampirzähnen starren Ais, San und Enes von den Fotogrammen an. Da sind die Beweise. Satam plant also ebenfalls biologische Versuche. So sollen seine Geschöpfe aussehen. Denn die werden seinen Befehlen folgen. Das müssen wir verhindern. Jedes Bild da zeigt ein Monstrum. Grauenvoll. Wie viel Zeit braucht Satam, um derartige Monster zu züchten, San? Weit weniger als wir, fürchte ich. Denn diese Kreaturen da, Satams Kreaturen, die brauchen keine Intelligenz. Wir haben unseren Auftrag, San. Du wirst deine Versuche fortsetzen und ich kümmere mich um Satan. Schließ die Wand, Enis. Während San die Untersuchung der Eingeborenen fortsetzt, starten Ice und drei Expeditionsmitglieder, der Pilot hört auf den Namen Malan, mit einem Schwertransporter, um Satam aufzuspüren. Ice lässt die Flugmaschine zunächst die Küste ansteuern, um dann von hier den Kontinent systematisch abzukämmen. Alle Suchgeräte sind eingeschaltet, doch von Satam keine Spur. Plötzlich aber beginnt eine der Ortungssonden wie rasend zu ticken. Schnell, Malan, schalte das Bodenbild auf Vergrößerung. Da, genau unter uns. Mach die Ortungssonde aus. Auf Rückstoß gehen. Und verringert die Flughöhe. Seht ihr das? Ein havarierter Raumkreuzer. Das Ding ist ja mächtiger als unser eigenes Schiff. Achtung, wir setzen zur Landung an. Malan und ich werden das gestrandete Raumschiff untersuchen. Ihr beiden bleibt an Bord und haltet den Transporter startklar für alle Fälle. Das abgestürzte Raumschiff, in das Ice und ihr Begleiter Malan durch eine offenstehende Luke einsteigen, ist zweifellos von seiner Besatzung verlassen. Die Korridore sind beklemmend still und geheimnisvoll dämmerig. Alles leer. Wir müssen nach vorn zur Kommandozentrale, Malan. Ich will die Kurstafel sehen. Die Kurstafel in der Zentrale beweist Ihnen, dass der blaue Planet auch das Ziel dieses Delos-Raumschiffes war. Nachdenklich steht Ice vor der Tafel. Da bemerkt sie in deren Spiegelbild, wie Malan sein Kappmesser zieht, um sie hinterrücks anzugreifen. In dem folgenden Kampf findet Malan den Tod. Er stürzt in seine eigene Waffe. Ice fliegt umgehend zurück zur Basis und berichtet San. Malan ist tot, San. Er war ein Verräter, ein Werkzeug Satams, der diesen verlassenen Raumkreuz erkennen muss. Ein Grund mehr, die Suche nach Satam fortzusetzen. Ich werde sofort wieder starten. Gib auf dich Acht, Ice! Ice ist mit ihrem Schwertransporter zu dem gestrandeten Raumschiff zurückgeflogen und in dessen Nähe an einem großen See gelandet. Leider hat der tote Malan nichts mehr über Satams Unternehmungen und über den verlassenen Raumkreuzer auszusagen vermocht, so dass Ice einen Zusammenhang zwischen dem toten Schiff und Satams Versteck nur vermuten kann. Es erscheint zwar sehr naheliegend, dass Satam sich die technische Ausrüstung des Kreuzers für seine Pläne zunutze gemacht hat. Das große Rätsel jedoch bleibt das Verschwinden der Besatzung. Denn es ist nicht anzunehmen, dass diese Männer sich ohne Gegenwehr oder sogar freiwillig Satams Befehl unterstellt haben. Ebenso unwahrscheinlich aber ist, dass es Satam und seinen Spießgesellen gelungen sein könnte, alle Neuangekommenen überwältigt und gefangen gesetzt zu haben. Und selbst wenn dies gelungen sein sollte, wo hält Satam sie versteckt? Ice entschließt sich, von einem Teil ihres Kommandos begleitet, die nähere Umgebung des verunglückten Raumkreuzers vom Seeufer hier zu Fuß und mit Spezialsonden abzusuchen. Sie ahnt nicht, wie nahe sie dem Feind ist. Kaum, dass sich Ice und ihre Begleiter auf den Weg gemacht haben, läutet es in Satams Unterschlupf bereits Alarm. Satam in die Zentrale, bitte! Satam, bitte in die Zentrale, dringend! Gibt's. Sieh mal, was ich durch unser Teleskop auf dem Bildschirm geholt habe. Die suchen uns noch immer. Aber sie werden uns nicht finden in unserem Unterwasserversteck. Nicht einmal die empfindlichsten Tiefsonden können uns hier aufspüren. Bist du sicher? Ja, die Außenhaut des Labors weist alle Taststrahlen ab und das Wasser besorgt den Rest. Es tarnt uns vor jeder Neugierde. Ah, hoffentlich geht deine Rechnung auf, Satan. Bei meinen Kenntnissen und diesem hervorragend ausgerüsteten Labor auf jeden Fall geht meine Rechnung auf. Hol das Bild mal näher ran und schärfer bitte. Noch schärfer. Moment, gut? Sehr gut. Da bist du ja endlich, Eis. Und du sollst unseren Unterschlupf kennenlernen. Wir werden dich würdig empfangen. Ist dein Bereitschaftskommando klar zum Aussteigen? Wir stehen auf Abruf, Satan. Wir können sofort aussteigen und angreifen. Gut, aber vergesst nicht, ich will sie lebend haben, die hohe Frau. Aqualift fertig? Aqualift ist fertig. Dann aussteigen. Aqualift los! Der Angriff der unvermutet aus der Unterwasserfestung aufgetauchten Männer kommt für Ice und ihre Leute so überraschend, dass gegen die feindlichen Nebelgeschosse keine ernsthafte Gegenwehr möglich ist. Ice ist den Verrätern in die Falle gegangen. Als sie aus der Betäubung erwacht, liegt sie festgeklammert auf einem flachen Labortisch. Vor ihr steht der höhnisch lachende Satam. Willkommen in meinem Reich, Eis. Lass mich sofort frei, Satam. Ich bin dein Kommandant. Nicht hier. In diesen Bauten bin ich die oberste Instanz. Auch du wirst mir gehorchen. Nie. Ich wäre bereit, meine Macht mit dir zu teilen, Eis. Und warum? Gemeinsam sind wir unbesiegbar. Außerdem, du bist sehr schön, Eis. Und du bist das Böse in Person. Komm, ich befreie dich. Eine Flucht ist ohnehin unmöglich. Komm nur, komm mit. Ich will dir wirkliche Teufeltiere zeigen. Hier, hinter dieser Tür liegt das Zentrum meiner Macht. Ein neues Biolabor. Zan würde vor Neid erblassen. Sieh dich nur um, hohe Frau. Hier entstehen die Wesen, mit denen ich künftig den blauen Planeten beherrschen werde, weil diese Wesen nur mir, und zwar bedingungslos, gehorchen werden. Das sind nicht mal mehr Wesen. Das sind monströse Scheußlichkeiten. Du bist ja wahnsinnig. Was ist aus der Besatzung des Raumschiffes geworden? Was für eine Besatzung? Was für ein Raumschiff? Das havarierte Raumschiff, aus dem diese Laboreinrichtung hier stammt. Du kombinierst sehr schnell. Wo ist die Besatzung, Satan? Der verunglückte Großkreuzer ist von Delos gekommen. Woher willst du das wissen? Ich habe die Kurstafel gesehen. Sie zeigte unser eigenes Sternensystem als Startpunkt. Oh. Das große Gehirn hat uns Verstärkung geschickt. Ein besseres Biolabor, geschultere Mannschaften. Aber unser Auftrag bleibt derselbe, Satan. Deine Versuche sind ein Verbrechen. Gib also endlich auf. Niemals. Wache! Bringt sie weg! Isoliert sie! Sun und Enes haben inzwischen durch den zur Basis zurückgekehrten Transporter von dem Überfall auf Eis erfahren. Doch obwohl ihnen jetzt das Zielgebiet für die Suche nach Satams Versteck bekannt ist, kehren alle ausgesandten Gleiterstaffeln wie auch die abgesetzten Bodenkommandos ohne den geringsten Erfolg zurück. Eis ist und bleibt spurlos verschwunden. Voller Niedergeschlagenheit und Ratlosigkeit überdenken Sun und Enes verzweifelt noch einmal alle Möglichkeiten, wie man Satam und damit Eis ausfindig machen könnte. Da springt Sun plötzlich auf und schlägt sich vor die Stirn. Enes! Warum habe ich daran nicht gleich gedacht? Die Haarspange, die Aes ständig trägt. Was ist damit? Die Spange enthält ein Mikroradio. Los, komm sofort in die Funkzentrale. Sofort alle Verbindungen auf Warteschaltung. Danke. So, und jetzt gehen alle Geräte auf Frequenz E01. Außerdem im Empfang die Verstärker einschalten. Moment. Weiß doch schon was. Niemand wird alle Pläne durchkreuzen. Weder du, Eis, noch das große Gehirn. Das ist Satan, Enes. Eis ist in seiner Gewalt. Hilfe, Eis. Hier in unserer Unterwasserstation bleiben wir unentdeckt. Meine Leute werden Die Funkverbindung ist zwar ebenso schnell, wie sie zustande gekommen war, wieder abgerissen, aber die wenigen aufgefangenen Sätze genügen Sun, um zu wissen, wo Satam zu finden ist. in einer Station auf dem Grunde des Sees beim Raumkreuzerwrack. Als die schwer bewaffneten Suchkommandos diesmal mit ihren Aerogleitern starten, haben sie ein klares Ziel. Nach der Landung am See bauen die ausgesuchten, geübten Mannschaften ihre Deformatorengeschütze zusammen und bringen die Geräte in Position. Sind alle Deformatoren feuerbereit? Defo 1 bis 6, klar. Defo 7 bis 12, klar. Defo 13 bis 18, klar. Halt, Ines, halt, warte. Warum warten? Weil wir vor allem Ares retten müssen. Mit dem Feuerstoß aus den Deformatoren werden wir zwar Satam treffen, aber auch Ares vernichten. Und was schlägst du vor? Wir sprengen mit unseren Defo-Geräten eine Seitenwand des Seeufers. Damit schaffen wir einen Ausfluss und leiten so die ganzen Wassermassen bis auf den letzten Tropfen aus dem See ab. Ja, und dann? Sobald das Versteck des Verräters freiliegt, stürmen wir den Komplex, befreien Ares und nehmen Satam fest. Der Plan ist gut. Einverstanden. Herhören, Männer. Alle Deformatoren nehmen Ziel auf den rechts vor uns liegenden Felseinschnitt. Die Bedienungsmannschaften richten ihre Geräte auf das angegebene Ziel ein und prüfen zum letzten Mal die Mechanismen und Kontakte der Apparaturen. Dann gibt Ines den Feuerbefehl. Ziel fest. Zündung schalten. Achtung. Null. Es lief alles so, wie Sun es vorausgeplant hatte. Der trockengelegte See gab Satams verborgenen Fuchsbau frei und sie konnten ihn mit ihren Sturmtrupps zwingen, Ares wieder freizugeben. Nur eins ging nicht nach Suns Willen. Ares gestattete ihm nicht, Satam festzusetzen. Sie mussten ihn und seine Gesellen auf Ares Befehl in dem eroberten Laboratorium zurücklassen. In die Basisstation zurückgekehrt, bittet Sun Ares um eine Unterredung unter vier Augen. Ich begreife dich nicht, Ares. Sicher, vielleicht hätte es einigen unserer Männer das Leben gekostet, Satam endgültig zu überwältigen. Aber ihn in seiner verderbenbringenden Freiheit zu lassen, Ares, das du kann uns alle das Du hast vergessen, Sun, den ausgeplünderten Großkreuzer und seine Besatzung. Wir müssen befürchten, dass Satam diese Männer gefangen hält. Und wenn es so ist, dann hätte der Kampf ihr Leben gekostet. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, du hast recht. Wir müssen zunächst das Geheimnis dieses Raumschiffes lüften. Selbst auf die Gefahr hin, dass Satam seine grauenvollen Experimente fortsetzen kann. Er scheint übrigens bereits Erfolge zu haben. Wie weit bist du mit deinen Versuchen? Unser Problem ist, dass ich die biologischen Abläufe nur beschränkt beschleunigen kann. Wir müssen gegen Satam aufholen. Satams Methode vermag nur Wesen hervorzubringen, die ohne Nachkommen bleiben. Meine schafft Geschöpfe, die sich fortentwickeln und sich natürlich vermehren. Und wann ist mit den ersten Resultaten zu rechnen? Als ich tue mein Bestes. Gut. Dann gib deinen Helfern für den Augenblick die notwendigen Anweisungen und begleite mich zu dem verlassenen Raumkreuzer. Ich möchte ihn noch mal eingehend untersuchen. Ich bin in wenigen Minuten auf der Startrampe. Ice und Sun sind mit ihrer Aerosonde sicher auf der Ringplattform des Raumkreuzerwracks gelandet und durchsuchen zunächst das Mitteldeck. Alles tot. Alles verlassen. Aber sieh mal, Sun. Ich habe diesen Knopf bedient, dadurch ist der Kasten hier rausgesprungen. Das könnte das Logbuch sein. Vielleicht erfahren wir jetzt endlich, was aus der Mannschaft geworden ist. Das hier? Das müsste der Schalter für den Dokumentationsprojektor sein. Schalt ein, dann werden wir ja hören. Ja. So beschlossen wir, unser Raumschiff als Unterkunft zu benutzen. Die Notlandung hatte das Zentrum der Antriebsaggregate zerstört. Wir werden jetzt prüfen, warum die beiden anderen Delos-Expeditionen scheiterten. Gleich nach unserer Notlandung begrüßte uns ein Vertreter der zweiten Expedition. Er will heute wiederkommen... Unsinn! Eine Falle! Mach schnell! Sun, raus hier in die Aerosonde! Ja! Kaum sind Ice und Sun mit ihrer Sonde dem Wrack entkommen, erfolgt eine ungeheure Explosion. Das riesige Raumschiff ist zu einer einzigen Feuerwolke geworden. Ist der Schutzschirm eingeschaltet, Sun? Ja, ist eingeschaltet. Ares, woher wusstest du, was da kam? Hast du die verstellte Stimme nicht erkannt? Satam! Satam wollte uns mit unserer Neugierde fangen und vernichten. Wir müssen etwas unternehmen gegen ihn, Ares. Ich werde sofort im Lager von Enis ein Spezialkommando zusammenstellen lassen und Satam einen Besuch abstatten. Aber mit aller Vorsicht. Achtung, wir landen, San. Sofort, nachdem das Sonderkommando zusammengestellt worden war, startete Ice mit Enis und seinen Männern. Ihr Flugprojektil hatte dann aus freiem Fall lautlos mit seinen Federbeinen am Fuße eines toten Vulkans in der Nähe des trockengelegten Sees aufgesetzt. Und Ice war allein in einem Fluganzug auf Satams Station hinübergegangen. Da sie allein gekommen war, glaubte Satam natürlich, sie sofort wieder ohne große Schwierigkeiten isolieren zu können. Aber durch Funkkontakt mit Enis und über die geheimnisvollen Anlagen des Projektils gelang es Ice, einen künstlichen Ausbruch des Vulkans zu veranlassen, so dass Satams Station durch das Erdbeben fast zertrümmert wurde. Satam gewährte Ice freien Abzug, falls sie die Zerstörung abbreche. Nach der Rückkehr ins Lager informiert Ice ihren Stab über die Vorgänge. San wundert sich. Warum hast du Satams Macht nicht ein für alle Mal gebrochen? Weil er glaubte, meiner sicher zu sein und mir in seiner Selbstherrlichkeit voller Hohn in einem verborgenen Laborraum die gefangene Besatzung des Raumkreuzers zeigte. Hätte ich das Leben dieser Männer im Tiefschlaf riskieren sollen? Nein, San. Aber dafür habe ich Satams Versprechen, dass er die Gefangenen freilässt, sobald seine Versuche abgeschlossen sind. Was ist ein Versprechen von Satam schon wert? Einen Dreck! Wir werden sehen, Enis. Er fürchtet jetzt immerhin meine ihm unbekannten Angriffsmöglichkeiten. Die über den erloschenen Vulkan. Sie waren für mich übrigens auch völlig neu. Raffiniert, nicht? Aber ich gehöre ja nicht unverdient zur Akademie der wissenden Regenten, Enis. Und nun wollen wir uns erstmal wieder um unsere eigentliche Aufgabe, um Sans Versuche mit den Eingeborenen kümmern. Kommt. Wenige Tage später meldet ein Vorpostengleiter der ständigen Sicherheitspatrouillen eine Gruppe von Männern auf dem Marsch durch den Dschungel. Enis überbringt Ice, die sich gerade in einer Unterredung mit San befindet, die eben eingegangene Meldung. Das werden die freigelassenen Gefangenen sein. Satam hat also doch Wort gehalten, San. Was aber auch bedeuten würde, Ice, dass Satams Experimente abgeschlossen sind. Im Augenblick ist mir das Leben dieser Männer wichtiger. Enis, lass sofort Transporter startklar machen, um sie abzuholen. Bin schon unterwegs. Wir können jede Verstärkung gut gebrauchen. Die Transporterkommandos fliegen die Ausgesetzten, die in ziemlich erschöpftem Zustand sind, in die Basisstation. Und jetzt sind die Geretteten vor der Haupthalle versammelt. Ice, begleitet von San, erscheint, um sie zu begrüßen. Männer, ich bin Ice, die Kommandantin der ersten Delos-Expedition zum Blauen Planeten. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch ohne Einschränkung meinem Befehl unterstellt. Was Satam euch über unsere Basis hier erzählt hat, bevor er euch freigab, weiß ich nicht. Aber ich kann euch versichern, dass wir alles tun werden. Dass das große Gehirn uns auf diesen Planeten schickte, weil es das Gelingen eurer Mission bezweifelte. Ja, jawohl, vollkommen richtig. Die kosmischen Gesetze, unsere Mission müssen erfüllt werden. Was habt ihr zustande gebracht? Nach euren Erfahrungen mit Satam kann ich eure Zweifel verstehen. Aber wir sind nicht untätig gewesen und eure Befreiung ist mein Werk. Hier neben mir, San, unser wissenschaftlicher Berater, wird euch mit den Ergebnissen seiner Versuche beweisen, dass wir unsere Mission nicht, wie Satam, verraten haben. Meine Versuche haben bisher zwar nur ein einziges Eingeborenenpaar mit Vernunftbegabung entwickeln können, aber ich bin sicher, wenn ich die Experimente ungestört fortsetzen kann... Was ist das? ...dass wir... Basisalarm! Alarm, Eis! Satams Monster greifen an! Alles auf die Verteidigungsstation. San, kümmere dich um die Neuen. Lass sie bewaffnen und weise sie ein. Gut. Enis, du lässt die Abwehrgerätschaften in Position bringen. Von allen Seiten fallen Satams monströse Flugungeheuer mit pausenlos zuckenden Todesstrahlern über Eislager her. Sperrfeuer! Alle Abwehrgeräte, Sperrfeuer! Monster drehen ab, sobald wir sie nicht erledigt haben. Aber dort kommen neue Ungeheuer! Aus den Wäldern! Abwehrgeräte auf die Erdgiganten! Dauerfeuer! Ah. Eins ungeheuer weniger. Vorwärts! Vorwärts! Der Kampf wird immer gnadenloser. Satans denkunfähige Tiermonster sind auf Vernichtung programmiert und folgen nur dieser Aufgabe. Ich muss fliehen! Ihr kommt nicht durch, Satan! Aus dem geballten Strahlenfeuer der Verteidiger züngelt wieder und wieder der Tod auf die unablässig angreifenden Monster. Und dann ist die Blitzschlacht entschieden. Der Angriff ist abgeschlagen. Satams Ungeheuer sind vernichtet. Er selber hat sich durch die Flucht gerettet. Aufatmend fällt Ice Sun in die Arme. Sun, wir haben gesiegt, Sun. Nun werden wir unsere Mission ungestört fortsetzen können. Ja, die Mission. Wir haben sie standhaft verteidigt. Und wir werden sie erfolgreich fortsetzen, Ice.